Echo! Die Welt ist ein Schiff. Und das Schiff geht unter. Darf ich vorstellen? Maximilian von Habsburg, Elisabeth Schwager, Kaiser von Mexiko. Von Revolutionären erschossen. Uno, due, Feuer! Maria von Wittelsbach, Elisabeth Schwester, Königin von Neapel. Verrückt geworden. König Ludwig von Bayern, Elisabeths Cousin. Dem Wahnsinn verfallen und ertrunken. Die Herzogin von Alençon, Elisabeths Schwester. Vom Feuer erfasst und verbrannt. Asche zu Asche! Von Österreich. Was ist das hier an Ihrem Haus? Ihr sinkendes Schiff, Majestät. Fragen Sie mich nicht. Das ist doch Ihr Albtraum. Wo ist die Kaiserin? Elisabeth, meine Elisabeth. Meine Elisabeth. Sie gehört mir. Impertinent. Sie liebt mich. Schluss mit dem Osten. Das ist doch Ihr Albtraum. Ich gab ihm mein Leben. Armseliges Geschehen. Wir halten uns sicher. Ich gebe die Freiheit. Und Glanz. Augenblick ist nah. Du willst sie